Aber selbst wenn unsere ältesten Säugetiervorfahren quicklebendiger waren, als man oft meint, erlebten sie den wichtigsten Durchbruch sicher erst nach dem Niedergang der Dinosaurier. Wenn wir sehen wollen, wie die Säugetiere aus der Zweitbesetzung zu den Stars der Show wurden, müssen wir China verlassen und nach Nordamerika reisen. Hier, an den Coral Bluffs im Becken von Denver in Colorado, liegt einer der wenigen Fundorte, der Fossilien von beiden Seiten der KPG-Grenze mit ihrem katastrophalen Asteroideneinschlag vorweisen kann. Die Coral Bluffs sind ein einziger, ununterbrochener, freiliegender Felsaufschluss, der sich beiderseits des Highway 94 über 27 Quadratkilometer erstreckt. Tausende von Autofahrern rasen täglich über die windumtosten Ebenen im Westen Nordamerikas, ohne auch nur eine Ahnung von ihrer Bedeutung zu haben. Aber vor 66 Millionen Jahren lag dieser Ort in der unmittelbaren Schusslinie der Hitzewelle, die von dem riesigen Einschlag bei Chicxulub ausging. Die in der Zeit eingefrorenen Fossilien aus den Bluffs decken Ökosysteme ab, die in den letzten 100.000 Jahren der Kreidezeit ihren Untergang erlebten. Aber, und das ist entscheidend, auch solche, die in der ersten Million Jahre eines neuen, grünen Paläozäns aus den Trümmern auferstanden. Mit dem Fossilienschatz, der dort ans Licht gekommen ist, sind die Bluffs eine der besten Fundstätten oder vielleicht sogar die beste, wenn man das Comeback des Lebendigen nach dem tödlichen Asteroideneinschlag studieren will, sagt der Paläontologe Tyler Lyson vom Museum für Natur und Wissenschaft in Denver. Fossiliendetektive halten zwar in der Regel Ausschau nach Skeletten, die aus Sedimenten ragen, dieses Mal konnte man den Schatz aber nur finden, indem man ins Innere unauffälliger Verdichtungen, Konkretionen blickte. Für das ungeübte Auge sehen diese Gebilde in jeder Hinsicht wie festes Gestein aus. Als das Team sie aber im Labor aufschlug, stellte sich heraus, dass darin biologische Geheimnisse eingeschlossen waren. Insbesondere fanden die Wissenschaftler unglaublich gut erhaltene Überreste von Schildkröten, Krokodilen, Pflanzen und, am bedeutendsten, eine, zumindest nach geologischen Zeitmaßstäben, schnelle Abfolge von Säugetierformen, an denen man erkennt, auf welchem Weg diese Tiere zu den Herrschern des Paläozäns aufstiegen. Die größten Säugetiere, die dem Massenaussterben entgingen, wogen nicht mehr als ein halbes Kilo. Nachdem aber 100.000 Jahre ins Land gegangen waren, brachten es ihre Nachkommen bereits auf 6 Kilo. Noch einmal 200.000 Jahre später und die Säugetiere hatten 20 Kilo erreicht. Damit waren sie weitaus schwerer als alle Säugetiere aus der Vor-KPG-Zeit. Und 700.000 Jahre nach der Katastrophe wogen manche Säugetiere über 45 Kilo, mehr als eine ausgewachsene Hyäne oder ein Schimpanse. Traditionell führte man den unaufhaltsamen Aufstieg immer größerer Säugetiere so schnell nach der globalen Apokalypse am Ende der Kreidezeit schlicht auf das Fehlen der Dinosaurier zurück. Grundsätzlich hatten unsere Vorfahren ohne die schrecklichen Echsen keinen Grund mehr, sich im Schatten zu verstecken. Aber wenn man sich auf eine solch einfache Erklärung beschränkt, tut man der dynamischen Entwicklung der frühen Säugetiere und ihrer lebensprühenden, belaubten Begleiter Unrecht. Der Asteroideneinschlag und die nachfolgende Verringerung der Sonneneinstrahlung sorgten zweifellos für ökologische Störungen und den lokalen Verlust von Artenvielfalt in der Pflanzenwelt.